und entwarfen langsam und sicher ihre Pläne gegen uns. Im 39. Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Menschheit aus ihrem Wahn gerissen. Near the end of October, business was better. Es war gegen Ende Oktober. Die Geschäfte gingen besser. Die Angst vor dem Krieg war gewichen. Es gab weniger Arbeitslose. Die Umsätze stiegen. An diesem Abend, am 30. Oktober, hatten in den USA schätzungsweise 32 Millionen Hörer ihre Rundfunkgeräte eingeschaltet. Der Wetterbericht meldete: A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia, causing a low pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states, bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campesita. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere laufende Sendung für eine aktuelle Durchsage vom Mount Jennings Observatorium in Chicago. Um 20 Minuten vor 8 hat Professor Ferrell dort mehrere Explosionen beobachtet. Glühendes Gas, das in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars explodiert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es sich um Wasserstoffgas handelt, das mit enormer Geschwindigkeit sich auf die Erde zubewegt. Professor Pearson von der Sternwarte in Princeton bestätigt diese Beobachtung Ferrells und beschreibt das Phänomen wie, ich zitiere, ein blauer Flammenstrahl aus einer Kanone geschossen. Soweit unsere aktuelle Durchsage. Now a tune that never loses favor, the ever-popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra. Meine Damen und Herren, nach unseren letzten Meldungen hat das Meteorologische Amt der USA die großen Sternwarten des Landes aufgefordert, alle weiteren Störungen aufmerksam zu beobachten, eben jene, die sich auf dem Planeten Mars ereignen. Diese Vorfälle sind so ungewöhnlich, dass wir uns in ein Interview mit Professor Pearson einschalten, einem der international bekanntesten Astronomen, der uns nun seine Ansichten über dieses Ereignis schildern soll. In wenigen Augenblicken haben wir eine Live-Schaltung zur Sternwarte in Princeton, New Jersey. Wir schalten nun um zur Sternwarte in Princeton, New Jersey, wo unser amerikanischer Kollege Carl Phillips Professor Richard Pearson interviewen wird. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the Observatory at Princeton. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Carl Phillips. Ich spreche zu Ihnen aus der Sternwarte in Princeton. Ich stehe in einem großen, halbrunden Raum, pechschwarz bis auf eine rechteckige Öffnung in der Decke.

Von Zeit zu Zeit erblicke ich einen Marsmenschen durch den schwarzen Rauch. Noch verdeckt der Rauch das Haus in einer schwarzen Wolke, aber dann ist da ein zischendes Geräusch. Und plötzlich sehe ich einen Marsmenschen auf seiner Maschine, der die Luft mit einem Dampfstrahl besprüht, um den Rauch aufzulösen. Ich spähe ihm nach, in eine Ecke gedrückt, während seine unförmigen Metallstelzen fast das Haus berühren. Erschöpft von der Aufregung schlafe ich ein. Es ist Morgen. Morgen. Die Sonne strömt durchs Fenster. Die schwarze Gaswolke hat sich gehoben und die versenkten Wiesen im Norden sehen aus, als sei ein schwarzer Schneesturm über sie hinweggefegt. Ich wage mich aus dem Haus. Ich finde die nächste Landstraße. Keinerlei Verkehr. Hier und da ein zerstörtes Automobil, verstreutes Gepäck, ein verkohltes Skelett. Ich wandere weiter nach Norden. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sicher, solange ich in diesem Sumpfland marschiere. Und ich halte sorgfältig Ausschau. Ich habe gesehen, wie sich die Marsmenschen ernähren. Wenn eine von ihren Maschinen über den Bäumen auftaucht, werde ich mich flach auf den Boden werfen. Ich komme zu einem Kastanienbaum. Oktober. Die Kastanien sind reif. Ich fülle mir die Taschen. Ich muss leben. 2 Tage lang wandere ich in ungefähr nördlicher Richtung durch eine trostlose Landschaft. Endlich bemerke ich ein lebendes Wesen. Ein kleines rotes Eichhörnchen in einer Buche. Ich starre es an und wundere mich. Es starrt mich auch an. Ich glaube, in diesem Augenblick haben das Tier und ich das gleiche Gefühl. Die Freude, ein anderes lebendes Wesen zu finden. Ich marschiere weiter nach Norden. Ich finde tote Kühe in einem versumpften Feld. Und dahinter die verkohlten Ruinen einer Meierei und einen Silo, der über der Ödnis wacht wie ein Leuchtturm, vor dem die See zurückgewichen ist. Oben auf dem Silo sitzt ein Wetterhahn, der mich nach Norden weist. Am nächsten Tag komme ich zu einer Stadt, mir nur vage vertraut mit ihren Konturen. Doch sind die Gebäude seltsam zwergenhaft und eingeebnet, als habe ein Riese ihre höchsten Türme mit einer spielerischen Handbewegung umgestürzt. Ich erreiche die Vororte. Ich finde Nuak. Nuak. Gedemütigt, aber unzerstört. Aus irgendeiner Laune der vorrückenden Marsmenschen. Gleich darauf, mit dem sonderbaren Gefühl beobachtet zu werden, fällt mein Blick auf etwas, das in einem Hauseingang kauert. Ich mache einen Schritt darauf zu und es erhebt sich und wird ein Mensch. Ein Mann. Bewaffnet mit einem großen Messer. Halt! Wo kommen Sie her? Ich komme von vielen Orten. Vor langer Zeit von Princeton. Princeton, hm? Das ist bei Grover's Mill. Ja? Grover's Mill. Hier gibt's nichts zu essen. Das ist hier mein Gebiet. Das Essen reicht nur für einen. Wo wollen Sie hin? Ich weiß nicht. Ich suche nach Menschen. Was war das? Haben Sie nichts gehört? Nein. Nur ein Vogel. Ein lebender Vogel. Man muss auf der Hut sein heutzutage. Hören Sie, wir stehen hier zu sehr im Freien. Hier im Hauseingang, da können wir reden. Haben Sie Marsmenschen gesehen? Die sind weg nach New York. Bei Nacht ist der Himmel hell von ihren Lichtern. Gerade so, als ob noch Menschen dort wohnten. Bei Tag sind sie nicht zu sehen. Vor 5 Tagen schleppten 2 von ihnen etwas vom Flughafen weg über die Wiesen. Ich glaube, sie lernen jetzt fliegen. Fliegen? Ja, fliegen. Dann ist es vorbei mit der Menschheit. Hier gibt es nur noch sie und mich. Wir 2 sind übrig geblieben. Ja, so gründlich haben die aufgeräumt. Das größte Land der Welt kaputt gemacht. Die landen wahrscheinlich laufend weiter mit ihren grünen Sternen. Nur eine Maschine haben sie verloren. Da ist überhaupt nichts zu machen. Mit uns ist es aus. Wir sind erledigt. Wo waren sie eingesetzt? Sie sind in Uniform. Ja, das sind die Überreste. Ich war in der Miliz. Nationalgarde. Ha, das ist ein Witz. Das war kein Krieg. Zwischen Menschen und Ameisen kann es keinen Krieg geben. Tja, nur wir sind essbare Ameisen. Das habe ich gelernt. Was werden Sie mit uns machen? Ich habe mir meine Gedanken gemacht. So wie es jetzt aussieht, sind wir geliefert, Ungeziefer. Wo die Marsmenschen auftauchen, scheuchen sie uns vor sich her. Aber das wird nicht mehr lange dauern, dann fangen sie uns systematisch und suchen die Besten aus und sperren uns ein in Käfir oder was weiß ich. Aber das ist alles noch nicht mal der Anfang. Noch nicht mal der Anfang? Noch nicht mal der Anfang. Alles, was sich bis jetzt getan hat, wäre nie passiert, wenn wir so vernünftig gewesen wären, stillzuhalten. Aber wir mussten Kanonen auffahren und in Panik geraten und flüchten. Wir dürfen nicht mehr blind durcheinander laufen. Wir müssen lernen, uns umzustellen, uns anzupassen an die Verhältnisse, wie sie nun einmal sind. Städte, Länder, Kulturen, Fortschritt. Tja, aber wenn das so ist, wofür lohnt es sich dann noch zu leben? Na ja, mit Konzerten ist es jetzt aus. Für 1 Million Jahre vielleicht. Und mit netten kleinen Diners in schicken Restaurants. Wenn sie sich nur vergnügen wollen, das ist gelaufen. Was bleibt dann noch übrig? Das Leben, das bleibt. Ich will weiterleben. Und das wollen Sie auch. Wir werden uns nicht ausrotten lassen. Und ich lasse mich auch nicht fangen, zähmen und mästen und halten wie ein Ochse. Aber was wollen Sie tun? An die Arbeit gehen. Aber heimlich. Ich habe einen Plan. Wir Menschen, wir sind als Menschen erledigt. Wir wissen einfach zu wenig. Wir müssen eine Unmenge lernen, sonst haben wir keine Chance. Und während wir lernen, müssen wir leben und frei bleiben. Ich habe mir alles genau überlegt. Erzählen Sie weiter. Tja, es ist nicht jedermanns Sache, wild und in Freiheit zu leben, aber darauf kommt's an. Alle die kleinen Büroarbeiter, die hier in den Häusern gewohnt haben, die helfen uns nicht weiter. Die haben keinen Mark in den Knochen. Die lassen sich immer nur hetzen. Hetzen zum Vorortzug früh am Morgen, immer in Angst entlassen zu werden, wenn sie den Zug verpassen. Hetzen zurück am Abend, immer in Angst, nicht pünktlich zum Abendessen zu Hause zu sein. Lebensversicherung abgeschlossen, hohe Prämien für Unfalltod und am Sonntag Gedanken machen über das Leben im Jenseits. Für diese Leute sind die Marsmenschen wie ein Geschenk des Himmels. Sauberer, geräumiger Käfig, gute Verpflegung, an alles gedacht, keine Sorgen. Wenn die eine Woche mit leerem Magen durch die Felder geirrt sind, dann kommen die freiwillig und lassen sich gerne fangen. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, wie? So ist es. Aber das ist nicht alles. Manche von denen werden die Marsmenschen sogar halten wie Haustiere. Abrichten, dressieren. Wer weiß, vielleicht sogar sentimental werden wegen des kleinen Bastards, der heranwächst und umgebracht werden muss. Ja, und manche vielleicht werden sie sogar abrichten, um auf uns Jagd zu machen. Oh nein, das ist unmöglich. Kein menschliches Doch, Leben... Doch, das werden sie. Und viele werden sich dazu drängen. Und wo werden Sie und ich und andere wie wir in der Zwischenzeit leben, solange die Marsmenschen auf der Erde sind? Ich habe mir alles überlegt. Wir werden unter der Erde leben. Ich denke an die Abwässerkanalisation. Unter New York gibt es Kilometer und Kilometer solcher Kanäle. Die Hauptkanäle sind groß genug für jede Menge Menschen. Dann gibt es Keller, Gewölbe, unterirdische Lagerhallen, Eisenbahntunnel, U-Bahn-Schächte. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Was wir brauchen, sind Männer, keine Schwächlinge. Ausschuss, weg damit! So wie Sie mich vorhin wegschicken wollten. Man kann sich ja irren. Vielleicht sind Sie gerade der Richtige. Wir wollen uns darüber nicht streiten. Sprechen Sie weiter. Was wir brauchen, sind sichere Plätze, wo wir uns aufhalten können. Und dann müssen wir an die Bücher heran, wissenschaftliche Bücher. Dafür sind solche wie Sie gut, verstehen Sie? Wir machen Beutezüge in die Museen, in die Bibliotheken. Wir werden auch die Marsmenschen ausspionieren. Vielleicht ist es gar nicht so viel, was wir lernen müssen. Stellen Sie sich nur vor, plötzlich starten 4 oder 5 von Ihren eigenen Kampfmaschinen. Hitzestrahlen nach allen Seiten, aber kein Marsmensch drin. Aber kein Marsmensch drin, verstehen Sie? Sondern Menschen. Menschen, die wissen, wie es gemacht wird. Menschen wie wir. Vielleicht erleben wir es noch selbst. Stellen Sie sich das vor, einen von diesen wunderbaren Apparaten zu haben und Hitzestrahlen zur freien Verfügung. Wir schießen sie auf die Marsmenschen, wir schießen sie auf die Menschen, wir bringen die ganze Welt auf die Knie. Das wäre Ihr Plan? Ja. Sie, ich, noch ein paar dazu. Wir wären die Herren der Welt. Ich verstehe. Hey, was ist los? Oh, wollen Sie hin? Nicht in Ihre Welt. Leben Sie wohl.